Tatsächlich behaupte ich aber nun doch, dass den Kritiker so unwahrscheinlich dünkende, dass nämlich ganz selbstverständlich auch die entsprechenden arabischen und anderen morgenländischen Quellen gefälscht sind. Wenn ich bisher die morgenländischen Quellen unbeachtet gelassen habe, so einfach deshalb, weil ich Schritt für Schritt vorgehen muss und nicht alles in einem Atemzuge behaupten und beweisen kann. Auch die morgenländischen Quellen werden zu gegebener Zeit auf Herz und Nieren geprüft werden. Einstweilen möge man sich mit der Mitteilung begnügen, dass schon für das Jahr 1579 eine eigene arabische Druckerei im Vatikan bezeugt ist. Wenn die Kurie sich 1579 so lebhaft für arabische Literatur interessierte, dass sie im Vatikan eine eigene arabische Druckerpresse in Betrieb stehen hatte, so ist anzunehmen, dass dieses Interesse für arabische Kodizes überhaupt erstmalig schon einige Jahre vorher erwachte, vielleicht sogar einige Jahrzehnte früher, nämlich zur Zeit der großen Fälschungsaktion. Abendländische Geschichtsquellen fälschen und die entsprechenden morgenländischen unangetastet lassen? Nein, so dumm darf man sich die Wissenden der Humanistenzeit nicht vorstellen. Ein notwendiger Fingerzeig für meine Kritiker. Wer meine Hauptthese der universalen römischen Fälschungsaktion umstoßen will, dem steht zu diesem Vorhaben nur der eine Weg offen, nämlich er muss notgedrungen die von mir aufgestellten Hauptbeweise widerlegen, und zwar nicht nur einen, sondern alle. An den Hauptbeweisen vorbeigehen und nun mit irgendeinem Gegenbeweis ankommen, den ich angeblich vergessen oder übersehen hätte, ist ganz und gar nicht das taugliche Verfahren, meine These zu erschüttern. Man weiß, wie gewaltig Richard Wagner aufbrausen konnte, wenn von ihm verlangt wurde, einige Takte in seinem Musikdramen zu streichen. Nun ist es aber lange nicht so verhängnisvoll, eine Wagner-Oper zu kürzen, als bei der Beweisführung meiner Thesen an Belegen zu sparen. Zumal der Gelehrte ruft in einem Fort, Belege her, Belege her. Denn der Gelehrte, man kann ihn treffend als den Gegensatz und Gegenpol des Forschers charakterisieren, wird schwerlich durch einen einfachen, klaren Vernunftschluss überzeugt, sondern in den meisten Fällen erst durch die Massenhaftigkeit von Belegen. Die Wonne des Gelehrten ist der dicke Foliant. Darum kommt ihm ein Büchlein wie meins, das kaum 300 Seiten zählt, an Gelehrsamkeit viel zu dürr vor. Ich hätte, um seinem Geschmacke zu genügen, von jedem Kapitel ein dickes Buch schreiben sollen. Dann hätte er das Ganze mit mehr Wohlwollen betrachtet. Somit bleibt mir nichts übrig, als wenigstens für einige meiner Thesen neue Beweise, also neue Belege anzuführen. Schließlich will ich doch nichts unversucht lassen, auch diesen oder jenen Gelehrten zu überzeugen. Eine merkwürdige Sache. So vertrauensselig man sich der papiernen Überlieferung gegenüber gibt, so skeptisch verhält man sich seiner eigenen lebendigen Erfahrung und Vernunft gegenüber. Die von der Fachwissenschaft bisher schon aufgedeckten Urkundenfälschungen sind nicht isolierte, örtliche, praktische Vorkommnisse aus den verschiedensten Jahrhunderten des Mittelalters, sondern sie stellen allesamt Ergebnisse der einen großen spätmittelalterlichen gelehrten Aktion dar. Ich gehe von einem Grundsatz der lebendigen Gegenwartserfahrung aus. Die Erfahrung lehrt Folgendes: Ein Urkundenfälscher, der mit seinen Falsifikaten praktische Vorteilszwecke verfolgt, wird sich, gezwungen durch die Natur der Sache, bei Ausführung seiner Fälschungen eng an seine echten Vorlagen halten. Es wird keinem praktischen Fälscher einfallen, den Erfolg seiner Arbeit leichtfertig dadurch aufs Spiel zu setzen, dass er zum Beispiel in der Nachzeichnung der Schriftzüge absichtlich von seiner Vorlage abweicht, dass er willkürlich Daten verrückt, Personennamen vertauscht oder erfindet. Idioten und Dummköpfe selbstverständlich ausgenommen. Legt man uns nun mittelalterliche Falschurkunden vor, mit handgreiflichen Anzeichen der souveränen Verachtung der Merkmale echter Vorlagen, so nötigt jeden der gesunde Menschenverstand zu dem Eingeständnis, dies können unmöglich praktische Fälschungen gewesen sein. Denn man vergesse nicht, Diese vergeblich praktischen Falsifikate sollen einstmals in Prozessen um materielle Dinge, die kein Pappenstiel waren, Verwendung gefunden haben. Diesmal sollen bei den folgenden Belegen nicht die sogenannten äußeren Merkmale, also die Schrift, sondern die inneren, hauptsächliche Berücksichtigung finden. Die regionale Turiner Fälschungsaktion. Die Fälschungen angeblich eines Turiner Klerikers aus der Mitte des 11. Jahrhunderts für mehrere italienische Bistümer und Klöster erwecken schon dadurch Interesse, dass es sich hier um eine von der Fachwissenschaft entlarvte regionale Unternehmung gehandelt haben soll. Ein gemeinsamer Ausgangspunkt für mehrere Fälschungen verschiedener Aussteller. Noch einmal sei betont, dass die Fachwissenschaftler hier wie immer von praktischen Vorkommnissen ausgehen, also von Beweismitteln in gerichtlichen Streitigkeiten. Nach A. Hessel und H. Wiebel soll der Fälscher die Falsifikate für Modena, Bergamo und die Klöster San Salvator und San Constantius in den Jahren 1054 bis 1057 bzw. 1070 auf Bestellung angefertigt haben. Da das Diplom für Modena auf den Namen Konrads II., die anderen für Bergamo und die Klöster San Salvator und San Constantius auf den Namen Heinrichs III. Lauten, so hätte also möglicherweise der Fälscher noch bei Lebzeiten König Heinrichs auf dessen Namen unechte Urkunden geschmiedet. Das würde nicht nur von Unverfrorenheit, sondern mehr noch von einem gefährlichen und einfach unverständlichen Leichtsinn der Auftraggeber, besonders des Bischofs von Bergamo und der Äbte der beiden Klöster zeugen, die doch mit aller Gewissheit erwarten mussten, bei der Verwertung der Fallstücke einen großen Reinfall zu erleben, wenn es zur Prüfung der Urkunden kam. Hessel und Wiebel meinen denn auch, dass die Fälschungen aller Wahrscheinlichkeit erst nach dem Tode Heinrichs III. Erfolgt seien, denn es ist nicht anzunehmen, dass ein Fälscher nicht ohne Not der Gefahr hätte sich aussetzen sollen, so leicht überführt zu werden, wie es doch von der Kanzlei Konrads II. Und Heinrichs III. Noch hätte geschehen können. Nicht sehr lange nach 1056, wie Hessel und Wiebel anzunehmen geneigt sind, vielleicht zum Teil noch 1057, müssen aber, immer nach herrschender Ansicht vorausgesetzt, dass es sich um praktische Fälschungen handelt, die Falsifikate angefertigt sein. Grund genug für den Fälscher und seine Auftraggeber, alle erdenkliche Mühe und Sorgfalt aufzuwenden, um die Spuria hinsichtlich der äußeren und inneren Merkmale untadelig kanzleimäßig zu gestalten. Die beteiligten Stellen mussten damit rechnen, dass so kurz nach Heinrichs Tode eine Kenntnis der Gepflogenheiten in der Kanzlei Heinrichs, der Ausstattung der Diplome, der Kanzler usw. noch in weiteren Kreisen lebendig sein musste.